das Vertrauen. Lass mich gehen, ich muss fort auf die Felder schauen. Weißt du denn nicht, wer ich bin? Ja, man sagt es mir vorhin. Und wonach steht euer Sinn? Du bist gescheit, flinkgewandt. Du bist gescheit, flinkgewandt. Und magst zu vielen Taugen einem Mädchen. Wie bekannt starrst du in die Augen? Hast du denn auch Vermögen? Meinetwegen Sorgen gar steht unter Gottes Segen. Doch jedes treue Paar, doch jedes treue Paar. Torheit, das liegt auf der Hand. Dein Glück hat nicht Bestand. Ohne Geld, ohne Geld, ohne Geld ist alles Pfand. Und ein Sümmchen sparen hab es selbst erfahren. Ein Sümmchen darin. Eines noch, sag mir doch, gern hätt ich vernommen, wo du hergekommen. Sollst du dein Weibchen finden, in der Fremde sich zu binden, tut nicht gut, glaube mir, glaube mir. Was ich in der Fremde fand, bietet mir kein Heimatland. Einen Engel nenn ich mein, ja, einen Engel. Und dir soll mein aus Unverstand Weiber für Engel, meint die Schwärmerei, dass ein Mädchen sei ganz ohne Mängel. Ja, so manches Schätzchen ist ein Schmeichelkätzchen, das mit sanften Pfötchen dich umspielt. Ja, so manches Schätzchen ist ein Schmeichelkätzchen, das mit Sammetpfötchen dich umspielt. Aber wie entsetzlich, wenn man später plötzlich Tigerkrallen fühlt. Aber wie entsetzlich, wenn man später plötzlich Tigerkrallen fühlt. Einer sorgt und sehnt um ein schönes Kind, bis er sie gewinnt. Und das Glück ist groß, leider hinterher, seufzt er bang und schwer. Du mein Gott und Herr, wär ich sie erst los. Du mein Gott und Herr, wär ich sie erst los. Och, ein Praktikus, sich wohl bewahrt. Vielerlei Verdruss bleibt ihm dann erspart. Nichts schlägt ihn darnieder, heilt das für und wider, er zuvor sich weislich überlegt. Der kann heiter scherzen, der nicht bloß im Herzen seinen Schatz, nein, auch im Beute trägt. Was ist hier, was ist hier geblieben, treuer Pacht, froher Sinn, froher Sinn. ungeduldig dir zu bieten, hab ich was. Weiß ich doch eine, die hat Dukaten, hat Dukaten. Weiß er doch eine, die hat Dukaten, hat Dukaten. Wer die kleine nennt, die seine, der ist gut beraten. Wer die kleine nennt, die seine, der ist gut beraten. Nicht zu verschweigen, was ihr doch eigen, was ihr eigen. Nicht zu verschweigen, was noch ihr eigen, was ihr eigen. Jedes Hoffen, ich sag's offen, will es übersteigen. Jedes Hoffen, er sagt's offen, will es übersteigen. Häuschen und Garten, wie alle Arten, Milch der Kühe, Lohne der Mühe, Schweinchen im Koben, hoch zu loben, wieder Tauben, kaum zu glauben, drehe, wenn die Kriege können, in der Truhe kleidet der Schuhe. Häuschen und Garten, wie alle Arten, Milch der Kühe, Lohne der Mühe, Schweinchen im Koben, hoch zu loben, wieder Tauben, kaum zu glauben, drehe, wenn die Kriege können, in der Truhe kleidet der Schuhe, und die Lage neue schreien. Dürfte kein Prinz sich schämen, hörst du, soll er sich gleich bequemen, hörst du, solch eine Braut zu nehmen, würde gar wohl mit ihr zufrieden sein. Dürfte sich ich kein Prinz sich schämen, es hörst du, soll er sich gleich bequemen, hörst du, solch eine Braut zu nehmen, würde gar wohl mit ihr zufrieden sein. Weiß ich doch eine, die hat doch sag ich nein. Wer sie nimmt, der ist so unberaten, würde gar wohl mit ihr zufrieden sein. Ja,